Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo zum libertären Rückblick auf den März. Letzten Monat fanden wir die spannendsten Geschehnisse im Wald und an der Ems. Trauriges in Berlin, unerhört abgehört Abhördienstliches und eine Zeitungsgeschichte in London. Wir erwarten mal wieder einen betrügerischen Studiogast, die Anarchie in Person und endlich wieder dabei ist der Linktipp. Und los geht's mit unserem Beitrag zum Hambacher Forst. Viele von euch haben es sicher schon gehört oder gelesen. Es gab mal wieder Durchsuchungen. Unter anderem bei dem anarchistischen Versand Black Mosquito am 12.03.2014. Die Begründung hierfür war Aufforderung zu Straftaten. Neben zwei Computern wurde auch ein WLAN-Adapter und Infomaterial beschlagnahmt. Aber seid beruhigt, eure Kundendaten sowie weitere Geschäftsunterlagen wurden nicht angerührt. Neben den weiteren News, wie zum Beispiel dem Anquatschversuch in Kiel wegen antifaschistischer Aktivitäten und Veranstaltungen zu Ralf Groß, welcher Ende 2013 als Spitzel enttarnt wurde, gab es auch massive Repressionen im Hambacher Forst. So wurde am 20.03. zum einen die Waldbesetzung, die Wiesenbesetzung und die Räume einer einzelnen Person durchsucht. Beschlagnahmt wurden dabei Medikamente, Geldbeutel, private Papiere, Tagebücher sowie alles, was einen Akku oder einen Stecker hat. Am 25.03. gab es weitere Durchsuchungen im solidarischen Umfeld mit der Begründung, dass eine verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen auf der Homepage projektwerkstatt.de zu finden sein soll. Auch hier lag der Fokus der beschlagnahmten Gegenstände wieder auf elektronischen Geräten und Datenträgern. In Witzenhausen fanden sich mindestens 50 Menschen zu einer Demonstration zusammen, welche spontan unter dem Motto »Hallo geht's noch? Stoppt die Kriminalisierung von legitimem Widerstand« demonstrierten. Doch das war nicht alles. Am 27.03.2014 folgte die Räumung des Hambacher Forsts. Polizei und Kletterteams rückten an, um mit Baggern und Hebebühnen eine Gefahrenstelle zu beseitigen. Aus Protest gegen den Braunkohleabbau hatten sich seit Anfang September 2013 Aktivistinnen in den Wipfeln häuslich eingerichtet, um gegen den Tagebau Hambach, durch welchen das größte Loch Europas entsteht, zu protestieren. Rund 2,4 Milliarden Tonnen Kohle sollen dann in den umliegenden 4 RWE-Großkraftwerken verbrannt werden. Das Rheinische Braunkohlerevier mit seinen Braunkohletagebauen und Kraftwerken, in denen der Energieträger verstromt wird, gilt als die klimaschädlichste Region Europas. Doch der Urheber, die Stadt Kerpen, sieht die Gefahr nicht in der extremen Belastung der Luft, der CO2-Emissionen, dem absinkenden Grundwasser, sondern in baurechtlichen Belangen. Die Baumhäuser stellen nämlich eine Gefahr für Leib und Leben der Spaziergänger und ihre Bewohner dar, so heißt es. Die Räumung wurde jedoch nicht stillschweigend hingenommen. So gab es Soli-Aktionen unter anderem in Frankfurt am Main, Münster, Bonn, Essen und Wien. Wenn ihr die Aktivistinnen vor Ort unterstützen wollt, hier einige Ideen. Organisiert eine Solidaritätsaktion in eurer Stadt, kommt in den Hambacher Forst und helft die Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen. Tragt das Thema Repression gegen legitimen Protest im Hambacher Forst in die Öffentlichkeit. Beteiligt euch allgemein an Aktionen gegen Repression. Erzählt anderen von den Geschehnissen im Hambacher Forst, organisiert Infoveranstaltungen und so weiter. Kommt zum Skillsharing-Camp in den Hambacher Forst vom 22. bis zum 25. April oder zur Wiederbesetzung des Forsts am 26.04.2014. Mehr Infos findet ihr unter hambacherforst.blogspot.de. Na, so ein Glück. Mal wieder konnten sich alle ganz gelassen auf den großen Verdi-Streik in NRW einstellen. Natürlich blieb die große Aufregung nicht aus, aber nach ein paar Stunden lief wieder alles wie am Schnürchen. Ein großes Lob, das war mal wieder ein Streik mit viel Augenmaß und ohne weh zu tun. Weniger Aufmerksamkeit, aber wohl größere Auswirkungen für die ArbeiterInnen hatte ein Streik von WerftarbeiterInnen im niedersächsischen Papenburg, von dem wir euch nun kurz berichten. Ägypten hat es vorgemacht. Mit ihren Streiks in einer Fabrik in Kairo waren sie Vorreiter der ägyptischen Revolution. Ähnlich nun auch in Bosnien, wo aktuell die Reinigungsfirma Dieter streikte und so soziale Proteste loslöste. Ein Blick nach Deutschland lässt auch hier ein wenig Hoffnung aufkommen. In der Meierwerft in Papenburg streikten Mitte März bulgarische und rumänische Arbeiterinnen und legten ihren Job für 2 Tage nieder. Der Streik entstand aus äußerst prekären Arbeitsverhältnissen heraus. Die Zeitarbeitsfirma Dirk Group vermittelte die Arbeiterinnen, stand ihnen allerdings keine deutschen Arbeitsverträge zu und somit hatten sie auch keinen Zugang zur Renten- oder Krankenversicherung. Dies und der absolute Niedriglohn von 3 Euro pro Stunde im Zusammenhang mit unbezahlten Überstunden, die als Freizeit abgebummelt werden sollten, wurden schon vergangenes Jahr im Juli im Emsland thematisiert, als 2 Rumäninnen bei einem Brand in ihrer Unterkunft ums Leben kamen. Die Unterkünfte wurden von der Dirk Group gestellt und befanden sich aber keineswegs in einem angemessenen Zustand, zumal die Unterkünfte auch ständig überbelegt waren. So hausten teilweise 30 Arbeiterinnen in einem Haus zusammen. Nach diesem Vorfall sah sich die Firma Meierwerft gezwungen, eine sogenannte Sozialcharta zu starten, die unter anderem regelmäßig die Unterkünfte der Arbeiterinnen auf Mängel überprüfte und für neue sorgen sollte. Allerdings änderte sich nichts an den Arbeitsverträgen und an der Arbeitssituation. Darum organisierten die rumänischen und bulgarischen Arbeiterinnen sich nun zusammen und gingen in den Streik, der nach einer 8-stündigen Verhandlung mit der IG Metall, Dirk Group und dem Betriebsrat den Erfolg hatte, dass alle Arbeiterinnen, welche immer noch in einem Gastarbeiterverhältnis standen, deutsche Arbeitsverträge erhalten, als auch Überstunden bezahlt bekommen und Tarifverträge eingeführt werden. Dieser Erfolg macht Hoffnung, dass die Selbstaneignung von Arbeiter weitere Wellen schlagen kann. Dieser Streik ist vor allem auch im Kontext interessant, dass zum Beispiel im Land Brandenburg nun wieder die Spargelsaison losgeht und hunderte von polnischen Gastarbeiterinnen in Brandenburg zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden und teilweise in nur kleinen Wohnwegen direkt an den Feldern leben in dieser Zeit. Also, wie es scheint, birgt der Frühling genug Potenzial, um sich mal so richtig zu beschweren. Es folgt ein Nachruf auf Karin Kramer. Am 20. März verstarb Karin Kramer im Alter von 74 Jahren. Gemeinsam mit Bernd Kramer hatte sie zu Anfang der 70er Jahre den Karin Kramer Verlag gegründet, deren erstes Buch Gleich Staatlichkeit und Anarchie von Michael Bakunin war. Es folgten viele anarchistische Klassiker sowie Werke zur antiautoritären Erziehung. Auch die bekannte Zeitschrift Unter dem Pflaster liegt der Strand erschien im Kramer Verlag. Die große Zeit des Verlages waren auch die 70er und 80er Jahre. Viele Menschen in dieser Zeit sind durch die Bücher des Verlages mit dem Anarchismus in Berührung gekommen. Viele junge Autorinnen haben durch den Kramer Verlag eine Möglichkeit bekommen, das erste Buch zu veröffentlichen, und Karin Kramer hat ihnen Mut gemacht. Ein Genosse aus der Bibliothek der Freien schrieb uns zu Karin Kramer: Für mich war sie wichtig, als ich sie so um 1976 kennenlernte. Das war im ersten libertären Forum in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg. Ich war ein junger Narche und Bernd und Karin haben mir und meinen Mitkämpfern gezeigt, wie Flugblätter und Broschüren gemacht werden, wie eine Demo angemeldet wird und wie man mit der Polizei umgeht. Sehr viel habe ich von ihr gelernt, was den Buchhandel betrifft. Das hat dann Mut gemacht, einen Buchladen aufzumachen. Einer hatte den Namen Rhizom, der zweite Buchzeit. In den beiden A-Buchläden waren immer alle Bücher des Kramer Verlags zu bekommen. Regelmäßig zur Buchmesse haben wir ein Kramer-Fenster gestaltet und Karin kam immer vorbei, um es zu begutachten. In den über 20 Jahren der Bibliothek der Freien haben wir immer wieder Bücher des Verlags vorgestellt und mit ihr in Kontakt gestanden. Zu Kontroversen sowohl in der anarchistischen Szene als auch in marxistischen Kreisen führte allerdings die Teilnahme des Kramer Verlages am von der Partei Die Linke bzw. der emanzipatorischen Linken organisierten Kongress Macht ohne Herrschaft im Februar 2013. Nichtsdestotrotz gilt wohl, was unser Genosse der Bibliothek der Freien meint. Mit dem Tod von Karin Kramer geht ein wichtiger Geschichtsabschnitt des libertären Buchhandels zu Ende. Sie ist in den fast 45 Jahren des Verlags die große Macherin des Verlags gewesen. Ihr Mann Bernd ist der Ideengeber. Karin Kramer war der Mensch, der alles zusammenhielt und die immer wieder den Verlag um die harten Klippen des Überlebens geschippert hat. Sie besorgte das Geld, sie hielt es zusammen und hat schweren Zeiten standgehalten, wenn der Verlag fast am Ende war. Dass es den Verlag bis heute gibt, war ihr großes Geschick. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. So, wen haben wir denn heute im Studio? Ich hoffe bloß nicht Annette Schavan. Na, ich schau mal kurz. Oh je, das ist ja noch schlimmer. Jetzt hat's mich erwischt. Gestatten, Samsink. Ach, Sie sind's. Warum bereits so despektierlich? Ja, da haben Sie ja recht. Aber gut, ich frage mich schon, was ist denn jetzt schon wieder aus Ihrem Doktortitel geworden? Kommen Sie bitte nicht wieder mit dieser Betrugsleier. Nee, ich verstehe schon, dass das Thema ausgeleiert ist, wenn das Verwaltungsgericht Ihnen die Titel und überhaupt Ihren Hochschulabschluss entzieht. Wurden Ihnen denn schon Ihre 5 Ehrendoktorwürden entzogen? Sie wollen mich doch nur verhöhnen. Also so per se haben wir eigentlich nichts gegen Steuerhinterziehung. Was implizieren Sie denn da schon wieder? Naja, wissen Sie, Betrug ist so eine Sache. Ob Millionen am Fiskus vorbei oder falsche Angaben an der Uni, das ficht uns doch gar nicht an. Aber natürlich, was Sie antreibt, ist doch einfach nur Sozialneid. Schlicht und ergreifend. Es ist schade, dass Sie so ein schlechter Titelverlierer sind. Aber Neid? Ja, ich weiß, dass das ein beliebtes Argument ist. Aber ich weiß gar nicht, worüber Sie sich beschweren. Sind Sie denn nicht weich gefallen? Ivo, ich muss doch ins Gefängnis wegen der Steuersache. Wir wissen doch beide, dass das nicht lange dauern wird. Und dann geht's doch ganz weich auf einer Wolke zur Botschaft beim Vatikan. Stimmt's? Puh, da ist er endlich weg. Dann können wir uns ja wieder den ernsten Dingen des Lebens widmen. Neulich im Hauptquartier des britischen Geheimdienstes GCHQ bei der Koordinierungsstelle des Five Eyes-Bündnisses. Hey, na, lang nicht mehr gesehen. Wann war das letzte Mal? Ich denke in London beim Sommerfest des GCHQ letztes Jahr. Ja, stimmt. Da haben wir diese Quadcopter-Drohne über dem Buckingham Palace kreisen lassen und prompt wurde sie abgeschossen. Das waren noch Zeiten. Heute sind sie praktisch unsichtbar. Na, was gibt's denn? Na, ich wollte mich ein bisschen informieren. Gerade ist ja der Teufel los. Was haben wir denn über den NSA-Untersuchungsausschuss an Daten? Warte mal. Ein paar Stichworte, die ich hier sehe, alles Dinge, die dem Ausschuss vorenthalten wurden. Interne Anweisungen, die Aussagebefugnisse der Beamte massiv einschränken. Eine interne Anweisung, die Verbindung zu strukturellem Rassismus zu unterbinden. Beispielsweise den Macpherson-Bericht damals vor 15 Jahren in Großbritannien unbedingt draußen zu lassen. Es wurden in einer Übernachtaktion Daten gelöscht, die den Dienst mit verschiedenen Nazikadern in Deutschland und international tätigen Neonazi-Netzwerken in Verbindung brachten. 3 Notizen zu... Was ist denn das? Die NSA hat Informationen zu Neonazis in Deutschland löschen lassen? Ja, komisch, ne? Also, das hier sind Daten, die der sogenannte Verfassungsschutz in Thüringen hat löschen lassen. Und das hier ist eine Aufnahme, die angeblich nie gemacht wurde. Drück mal auf Play, aber was werden wir hören? Den Text der Datei zufolge redet da wohl Beate Zschäpe über ihre Anwälte. Schnell, schnell, damit die nicht merken, dass wir miteinander geredet haben. Bei dir und deinen Anwälten alles klar? Ja, da gab es zuerst ein paar Unstimmigkeiten. Die dachten, ich verarsche sie. Wegen der Namen? Herr, Sturm und Stahl? Ja, die hatten ihre Zweifel, ob ich das ernst meine mit ihnen. Hey, aber ein gutes Signal hast du für die Kameraden ausgesendet. Stellst dich als Unschuldslamm dar, aber unsere Leute wissen mit dieser Namensgebung Bescheid. Na, mach's gut. Meine Anwälte habe ich gut eingewickelt. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Was hat das mit dem NSA-Untersuchungsausschuss zu tun? Ah, sorry, ich hatte mich bei der Suchanfrage vertippt. Das war zum NSU-Untersuchungsausschuss. NSA also. Ein paar Stichworte, die ich hier sehe. Das sind jetzt Informationen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Welche Staatsoberhäupter abgehört wurden, dass Snowden angehört werden soll. Wie jetzt? Snowden soll angehört werden? Der würde sich doch nie in Washington blicken lassen. Ah, ich bin schon wieder in Deutschland gelandet. Diese scheiß Suchmaske lenkt mich dauernd ab. Das war jetzt der NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland natürlich. Ich suche mal weiter in den USA. Nein, warte mal kurz. Klick mal hier. Was ist das denn? Klingt's basic. Scheint das Science-Fiction-mäßiges zu sein. Die deutsche Polizei redet über Twitter mit den Demonstranten. Hier zum Beispiel. Bitte unterlassen Sie das Anlegen von Vermummung in der Versammlung. Oder an die Personen im Bereich Moritzplatz für eine Demo bitte einen Verantwortlichen benennen und bei der Polizei Berlin melden. Oh nee, das ist echt. Wahnsinn, was passierte dann? Alle Autonomen zückten ihre Smartphones und machten ein Selfie. Mit Vermummung versteht sich. Na, die deutsche Polizei scheint ihrer Zeit ein wenig voraus zu sein. Aber wer weiß, in ein paar Jahren erleben wir doch noch die ersten Anmeldungen von Demonstrationen per Twitter, weil wir eh alle Absender der Tweets kennen, ist eine Identifizierung sowieso gegeben. Aber zurück zum NSA-Untersuchungsausschuss, dem in den USA, meine ich jetzt. Ich glaube, da wird intern gerade die Frage untersucht, ob es die NSA war, die die Überwachung des CIA-Kontrollgremiums durch die CIA an die Presse geleakt hat. Wahnsinn, das ist ja sowas von komplex. Wieso so kompliziert? Ach, wenn du glaubst, das sei kompliziert, bedenke einfach Folgendes. Es gibt in den USA ja 17 Geheimdienste, jeder mit einem eigenen Kontrollgremium. Jeder Dienst überwacht mit einem eigenen Programm den eigenen Kontrollausschuss sowie die anderen Dienste und deren Kontrollgremien. Jeder Dienst hat also 33 Überwachungsprogramme laufen, insgesamt also schlappe 561 Überwachungsprogramme, ohne die Welt der US-Geheimdienste überhaupt verlassen zu haben. Wahnsinn. Wegen der Geschichte. Unser Blick zurück nach vorne. Das britische Freedom-Kollektiv musste im März die Produktion der Printausgabe der weltweit ältesten anarchistischen Zeitung einstellen, des Freedom Journals. Es wurde zuletzt noch an 29 Verkaufsstellen angeboten und hatte 229 Abonnentinnen. Die Crew sieht damit ihr Ziel verfehlt, Freedom zum angesagtesten Magazin der anarchistischen Bewegung zu machen. Obgleich es sich vom Produkt einer einzelnen Gruppe zu einem Medium für Anarchistinnen verschiedenster Strömungen entwickelt hatte. Das Projekt soll nun online weitergeführt werden und das Kollektiv sucht Wege, eine kostenlose Zeitung herauszubringen. In unserer bewegenden Geschichte blicken wir zurück auf das 128-jährige Erscheinen der Kultzeitung aus London. Die erste in Großbritannien erhältliche anarchistische Zeitung hieß Freiheit und wurde in deutscher Sprache von Johann Most seit 1879 herausgegeben. Wenige Jahre später dienten Übersetzungen dieser Zeitung dem Erscheinen der The English Freiheit. Außerdem erhältlich war bald die Liberty aus Amerika. Die individualanarchistisch geprägte The Anarchist erschien ab März 1885. Im März 1886, nach seiner Inhaftierung in Frankreich, siedelte Piotr Kropotkin nach London über und schloss sich einer anarchistischen Gruppe, deren bekanntestes Mitglied Charlotte Wilson war, an. Diese schrieb bis dato auch für The Anarchist und war zusammen mit anderen Anarcho-Kommunistinnen, dem Herausgeber Henry Seymour, bereits ein Dorn im Auge. Als dann noch Kropotkin hinzukommen wollte, stellte er die Zeitung ein, denn er empfand das Geschehen als Unterwanderung und wollte sich nicht ausnutzen lassen. So gründete die Gruppe im Nu nicht nur eine Zeitung, die ab Oktober 1886 monatlich herauskam, sondern auch den Verlag Freedom Press. Er diente nicht nur der Herausgabe der Zeitung, sondern auch von Flugblättern und Broschüren, geschrieben zum Beispiel von Emma Goldman, Domilla Neuenhaus, Gustav Landauer, Eriko Malatesta. Die Zeitung wurde zunächst maßgeblich von Charlotte Wilson finanziert und lud Autorinnen der anarchistisch-sozialistischen bzw. anarcho-kommunistischen Bewegung zum Schreiben ein. Mit dem Ersten Weltkrieg brach die freudige Produktivphase zunächst ein. Die herausgebende Gruppe überwand noch Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Eingriffs von Alliierten, aber nach 1918 war das Interesse für Anarchismus in Britannien nur noch so gering vorhanden, dass die Veröffentlichung der Zeitung Ende 1927 vorübergehend eingestellt wurde. Der Hauptgrund wird darin gesehen, dass viele Aktive von kommunistischen Großbewegungen mitgerissen wurden. Nur ein unregelmäßig erscheinender Newsletter blieb als Medium der anarchistischen Bewegung um Freedom Press herum übrig. Während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 kam wieder mehr Motivation auf. In Kooperation mit spanischen und italienischen Genossinnen publizierte Freedom Press die Zeitung Spain and the World, nannte sie nach dem Bürgerkrieg um in Revolt und zum Start des Zweiten Weltkriegs in War Commentary on Anarchism. Damit positionierte sich Freedom Press klar antimilitaristisch. So blieb Repression nicht aus und die Verlagsmitglieder Vernon Richards, John Hurwitzen und Philip Sansom wurden 1945 schließlich festgenommen und zu 9 Monaten Haft verurteilt. Mit Ende des Krieges kehrte der alte Name Freedom zurück. Zuletzt erschien Freedom monatlich und umfasste 24 Seiten, nachdem in den 1960ern eine wöchentliche und in den 1980ern eine zweiwöchentliche Ausgabe erhältlich waren. Wir sind gespannt auf die zukünftigen Online-Veröffentlichungen. Diese und weitere Infos findet ihr unter www.freedompress.org.uk. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die Schlagzeilen überschlagen sich diesen Monat mal wieder in Sachen Anarchie. Daher für euch unser Wo herrscht Anarchie? Schlagzeilentipp. Das Thema Ukraine könnte dieses Mal Gold verzeichnen, wenn wir es nicht einfach ignorieren würden. Denn mal ehrlich, Chaos, Krieg, Anarchie, muss das denn immer so oder so ähnlich getitelt werden, liebe Kollegen der professionellen Presse? An dieser Stelle verweisen auch wir mal auf Wikipedia. Nun aber ernsthaft. Neben Helge Schneiders neuer Stilistik der Humoranarchie und der Anarchie, die Flitzer auslösen, hat uns vor allem diese Schlagzeile gefesselt. Die Münchner Philharmoniker im Gasteig. Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. So titelte in dicken Lettern die Abendzeitung München. Natürlich erregte diese Schlagzeile sofort Aufsehen in unserer Redaktion. Kann es denn sein, eine bayerische, alteingesessene Zeitung, welche ernsthaft... Aber schauen wir erst einmal genauer hin. Unser Protagonist heißt Andreas Martin Hofmeier. Er trat am 23. März in der Philharmonie im Gasteig auf und ist ein echter in München geborener Bayer und Anarchist. Das Orchester der Stadt beschäftigt sich neuerdings stärker mit seinen bayerischen Wurzeln, wie Auftritte im Hofbräuhaus und eine Marsch-CD beweisen. Natürlich sind die Philharmoniker wie jedes Orchester eine multikulturelle Gesellschaft, wie Bayern. Daher konnte unser Protagonist auch barfuß in einem Kabarettkonzert auftreten. Nebenbei bemerkt, in einem anderen Interview gibt er sogar zu, dass er hin und wieder unpünktlich ist. Weiterhin muss man ihm zugutehalten, dass er sich mehr starke Anarchen wünscht. Dass der Autor Robert Braunmüller an dieser Stelle nicht gegendert hat, ist sicher nur ein Lektoratsfehler. Für alle, die nicht wissen, was ein Anarch, eine Anarchin ist, der Begriff wurde von Gustav Landauer erstmals verwendet, jedoch durch den Schriftsteller, Offizier und Gegner des Entnazifizierungsfragebogens der Alliierten Ernst Jünger geprägt in dem Roman Eumes Will. Der Anarch ist dabei das gute Gegenstück zur Anarchistin. So beschreibt es zumindest der Charakter Martin Venator, der sich aus politischen Entwicklungen heraushält und sie nicht zu seiner Sache macht, wobei er sich auf Max Stirners Werk Der Einzige und sein Eigentum beruft. Na, da können wir doch nur gespannt sein, wie sich die Anarchie in Bayern weiter manifestieren wird. Und vielleicht hat ja Herr Andreas Martin Hofmeier auch mal Lust für seine Genossin, ein Soli-Kabarett zu machen, um Repressionskosten zu decken. Unser Linktipp stellt euch dieses Mal einen Blog vor, der sich entschlossen und widerständig gegen Zwangsräumungen einsetzt. In diesem Blog findet ihr aktuelle Berichte, Solidaritätsaufrufe, Mobilisierungsmaterial, Termine und Wissenswertes rund um das Thema Zwangsräumung. Wir haben euch im April 2013 von den Zwangsräumungen in Berlin berichtet. Dabei gab es einen besonders tragischen Fall, die Räumung der Rosemarie F., welche 2 Tage später verstarb. Die darauffolgende Gedenkdemonstration wurde rabiat von der Berliner Polizei gestoppt. Eine Person wurde dabei wegen des dringenden Tatverdachts des Landfriedensbruchs in Tateinheit mit Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte angeklagt. Wenn ihr euch mit der betroffenen Person solidarisieren wollt, kommt am 16.04.2014 um 9 Uhr zum Gerichtsgebäude Turmstraße 91 in Berlin. Und Mensch findet auch aktuelle Beispiele, bei denen solidarische Plakaten den Mieterinnen weiterhalfen, wie es aktuell in Köln passierte, wodurch die Proteste erstmals ein Aufschub der Zwangsräumung erwirkt wurde. Falls ihr selbst betroffen seid, bietet euch das Bündnis auch Hilfe an. Jedoch solltet ihr euch bei Zeiten melden, am besten einige Wochen vor Termin, da es Zeit braucht, zivilen Ungehorsam zu organisieren. Hier nochmal die Adresse und viel Spaß beim Surfen. Zwangsräumung verhindern.blogsport.de. Damit geht unser aktueller Monatsrückblick auch schon zu Ende. Für den nächsten Monat haben wir einige größere Modifikationen am Konzept vor. Ihr dürft also gespannt sein. Aber wie immer, wenn ihr Kritik, Kommentare oder sonstige Ideen habt, schickt sie uns einfach an aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog